im eisigen Leben durch Russland weite entzogen. Wer hat heute noch ein klares Bild vom deutschen Soldaten, und dass wir durch Ausstellung werden belohnt? Unsere Soldaten sind längst auf dem Weg nach Valhalla, auf dem Weg nach Valhalla, auf dem Weg nach Valhalla. Kennst du noch das Gefängnis, in dem er saß? Doch traurig und feige wird alles. Doch seinen Herren, bleibt dann auch der Nachlass. Rudolf Hess war nicht feige, nach England geflogen. Rudolf Hess ist längst auf dem Weg nach Valhalla, auf dem Weg nach Valhalla, auf dem Weg nach Valhalla. Auf dem Weg nach Valhalla, auf dem Weg nach Valhalla.